Episode 8 über die Blue Zone Sardinien. Der Vegan Köln Podcast. Mein Name ist Niklas von www.veganköln.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung bekommt. Also bleibt dran! Hallo Leute und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Bevor ich anfange, möchte ich euch auch noch einen Supplement-Shop vorstellen, nämlich Delta Star. Auf Delta Star kaufe ich schon seit Jahren meine Supplemente ein, sei es Vitamin B12 oder Vitamin D3 oder auch meine Proteinshakes. Wirklich, auf Delta Star findet ihr richtig gute Produkte, die alle 100% naturbelassen sind. Außerdem haben sie ein riesen Spektrum an Supplementen. Sie haben über 1000 Produkte im Angebot. Deswegen ist es wirklich eine Webseite, die alle Produkte bündelt und ich euch wirklich nur empfehlen kann. Also den Link zu Delta Star findet ihr unten in der Beschreibung. Außerdem, falls ihr richtig Muskeln aufbauen wollt, habe ich für euch auch noch einen richtig guten und professionellen Muskelaufbauplan von Flavio Simonetti. Der kostet auch nur 40 Euro und der bringt euch so viel. Der transformiert euren ganzen Körper, ohne Witz. Den findet ihr auch unten in der Beschreibung. So, und jetzt die letzte Anmerkung. Falls ihr jede Woche einen kostenlosen Muskelaufbau- und Fettabbaurezept haben wollt, geht einfach auf meine Webseite www.vegankurl.de. Dort könnt ihr die Newsletter kostenlos abonnieren und dann bekommt ihr jede Woche automatisch immer ein gutes Rezept. Aber jetzt zum heutigen Thema. Blue Zones. Also, was sind Blue Zones? Blue Zones nennt man Regionen, wo auffällig viele Leute extrem alt werden und sogar auch über 100 Jahre alt werden. Offiziell gibt es 5 Blue Zones auf der Welt. Darunter ist eine Sardinien, auf die ich heute dann weiter eingehen werde. Die andere ist Okinawa in Japan. Dann gibt es noch eine Blue Zone in Amerika sogar, in L.A., die nennen sich die Seventh Advent Gemeinschaft. Und dann noch in Nicoya in Costa Rica gibt es eine Blue Zone. Und schließlich noch in Ikaria in Griechenland. Also diese Podcast-Serie wird in 5 Teile unterteilt. Ich werde euch dann in jedem Teil immer die Ernährung, das Training und allgemein den Lifestyle von diesen 5 Zonen werde ich euch in 5 Teile immer einzeln vorstellen. Und genau, heute fange ich dann jetzt mit Sardinien an. Also Sardinien kennt vielleicht schon die meisten. Ich habe auch schon mal da Urlaub gemacht. Das ist richtig immer schönes Wetter und auch ein schöner Strand. Ja, Sardinien ist eine kleine Insel und gehört zu Italien mit 1,6 Millionen Bürgern ungefähr. Und man ist zuallererst auf Sardinien aufmerksam geworden als Blue Zone, als man ein Dorf untersucht hat mit 2500 Einwohnern, wo auffällig viele über 100 waren, nämlich 7 Leute waren über 100 Jahre alt. Der Durchschnitt in Amerika ist, dass eine Person auf 5000 anderen Personen über 100 wird. Also hat man in diesem einen Dorf in Sardinien überdurchschnittlich viele alte Leute gefunden. Also hat man es weiter untersucht. 2004 wurden dann Fotografen von National Geographic und Wissenschaftler dorthin geschickt, die dann wirklich alles protokollieren sollten und eine Studie dort absolvieren sollten. Die sollten herausfinden, warum diese Leute so alt werden, also was das Geheimrezept von denen ist. Und sie haben eben zuallererst herausgefunden, dass sie extrem viel Sport betreiben, beziehungsweise wir würden das nicht Sport nennen, die sind einfach sehr aktiv und betätigen sich viel und arbeiten allgemein auch viel. Der Hauptjob sozusagen in Sardinien sind Schafsherdentreiber, die pro Tag im Durchschnitt 490 Kalorien verbrennen, was genauso viel ist wie eine Dreiviertelstunde Joggen. Andere Bürger in Sardinien, die machen sehr viel Gartenarbeit oder gehen allgemein oft wandern in den Bergen. Also man sieht, die machen extrem viel Sport und das wirklich jeden Tag kontinuierlich das ganze Leben lang. Und Sport verbindet man ja auch mit Langlebigkeit. Gut, also so viel zum Sport von denen. Also sie sind sehr oft physisch aktiv und arbeiten über ihren ganzen Leben lang kontinuierlich. Nun zur Ernährung. Was man ja auch von den Sardinern oder allgemein von den Italienern immer sagt, dass sie sehr viel Wein trinken. Bei den Sardinern trifft das auch zu. Sie trinken 1 bis 2 Gläser Wein, aber dieser Wein ist ein ganz besonderer Wein. Nämlich man hat herausgefunden, dass er sehr hoch in sogenanntes Flavonoid ist. Dieses wird damit verbunden, dass es Krebs und Herzinfarkt reduziert. Außerdem hat der Wein 10-fach so viele Antioxidantien wie der herkömmliche Wein im Supermarkt. Nämlich der lokale Wein, der dort verzehrt wird, wird aus regionalen Früchten und sehr frischen und reifen Früchten hergestellt. Außerdem sind die Menschen dort sehr abhängig vom Schaf. Die trinken allgemein sehr viel Schafsmilch. Vor allem die Männer trinken sehr viel davon. Da muss man aber auch bedenken, dass es selbstgezüchtete Schafe sind und auch grasernährte Schafe. Als man die Schafsmilch untersucht hat, hat man herausgefunden, dass sie 140% mehr Kalium, 25% mehr Vitamin B6, 13% mehr Calcium und allgemein 3-mal mehr Niacin als die herkömmliche Kuhmilch hat, die wir im Supermarkt kaufen. Ja, und allgemein kann man sagen, dass sie nur das essen, was auch bei ihnen im Garten wächst oder bei den Nachbarn wächst. Nichts, was sie essen, ist industriell produziert worden. Gemüse essen sie auch sehr viel, hauptsächlich Zucchini, Tomaten, Kartoffeln und am allermeisten essen sie Bohnen. Und die Grundlage der Ernährung ist Brot bei den Sardinern. Was jetzt auch sehr interessant ist für Veganer, Fleisch wird, wenn überhaupt, nur einmal gegessen und dann nur sonntags mit Pasta während einem besonderen Fest oder einem tollen Event oder einem Geburtstag zum Beispiel. Die Sardiner verfolgen also allgemein die mediterrane Ernährung. Und was einem natürlich sofort bei der mediterranen Ernährung einfällt, ist Olivenöl. Das essen sie natürlich auch sehr oft. In fast jeder Mahlzeit ist Olivenöl oder Wein drin. Aber da muss man auch wieder beachten, dass die Oliven kalt gepresst sind und meistens sogar aus dem Garten kommen. Gut, so viel jetzt erstmal zur Ernährung. Ach genau, bevor ich jetzt nochmal zum Training gehe, möchte ich euch noch ein weit verbreitetes Rezept in Sardinien vorstellen. Das sind die sogenannten Papassini-Kekse, die aus Rosinen, Mandeln und, lasst uns raten, aus gekochtem Wein bestehen. Also falls ihr mal ein Rezept für Langlebigkeit haben wollt, dann probiert das mal aus. Nun jetzt zum sozialen Umfeld in Sardinien. In Sardinien gibt es eine sehr enge und tiefe Gemeinschaft in der Familie. Es leben bis zu 4 Generationen unter einem Dach und allgemein wird einem im Dorf und die Nachbarn helfen einem immer. Es wird einem immer geholfen und man ist immer freundlich zueinander. Außerdem verehren die Kinder und die jüngeren Menschen die Älteren. Die Vorfahren haben einen extrem hohen Stellenwert für die Sardiner. Jetzt abschließend kann man sagen, dass die Sardiner eine pflanzenbasierte Ernährung essen. Die bevorzugen immer die Familie und die Verwandten. Sie trinken viel Schafsmilch, verehren die Vorfahren und wandern lange und oft und arbeiten allgemein fast jeden Tag über bis zu 3 Stunden lang. Außerdem trinken sie 1 bis 2 Gläser Wein am Tag, der aber sehr besonders ist. Also jetzt, ihr sollt jetzt nicht irgendeinen Billigwein aus dem Supermarkt nehmen und den dann jeden Tag trinken, das ist ganz sicher nicht gesund. Und sie lachen auch sehr viel mit Freunden, also sie haben einfach Spaß im Leben und genießen das Leben. Daran kann man sehen, Ernährung ist nicht alles. Ihr sollt jetzt nicht irgendwelche Ernährungsfanatiker werden. Freunde und Familie ist das Allerwichtigste und dass man auch das Leben genießt und Spaß im Leben hat. Man muss sich Ziele im Leben setzen und die wirklich mit Fokus verfolgen, dass man eine Absicht im Leben hat. Man kann daran auch sehen, dass eine Banane nicht gleich eine Banane ist und Milch nicht gleich Milch. Man muss auch beachten, wo sie herkommt und wie sie gezüchtet wurde. Die Schafsmilch zum Beispiel in Sardinien, die ist extrem gesund. Die würde ich sogar auch trinken, weil die einfach extrem viele Nährstoffe hat und von fröhlichen und grasernährten Schafen kommt. Wohingegen in Deutschland die Milch von gequälten Kühen und von Kühen kommen, die noch nie das Tageslicht gesehen haben. Also man kann jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und schließlich ist Sport der Schlüssel zum Erfolg. Die Sardiner, die gehen extrem viel und oft wandern und machen viel Gartenarbeit oder sind Schafsherdentreiber. Also, falls ihr lange leben wollt, macht auch sehr viel Sport. Und allgemein für das Wohlbefinden ist Sport auch extrem wichtig. Okay, gut, Leute, so viel zu Sardinien. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und ihr habt jetzt ein paar neue Ideen, wie ihr euer eigenes Leben verbessern und perfektionieren könnt, damit ihr auch länger lebt und allgemein das Leben genießt und auch noch mit 90 oder auch mit 100 Jahren noch fit seid. In der nächsten Folge werde ich dann Okinawa in Japan vorstellen und wie sich diese Leute ernähren. Das wird auch sehr interessant sein. Also bleibt dran, guckt euch auch die nächste Folge an und ganz wichtig, abonniert auch mein Newsletter. Und falls ihr Supplemente braucht oder kaufen wollt, dann kauft das die bitte über diesen Link unten in der Beschreibung ein. Die Jungs von Deltastar sind extrem kundenfreundlich und liefern die Produkte innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Die sind wirklich richtig gut. Und falls ihr richtig Muskeln aufbauen wollt, dann kauft dieses Buch unten in der Beschreibung von Flavio Simonetti, was ich wirklich nur weiterempfehlen kann. Das war's von mir, euer Niklas. Ciao. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.vegankölsch.de. Haltet euch fit!